Das koreanische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 wurde am 1. August in Pyongyang gebildet. Zu C106-2017 ist ein bedeutungsvolles Jahr, in dem man den 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung, den 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, den 100. Geburtstag von der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk und den 5. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-un zu den höchsten Ämtern der Partei der Arbeit Koreas und der TVIAK begeht. Zur Vorsitzenden des Koreanischen Vorbereitungskomitees wurde die Vorsitzende des Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, Kim Jong-suk, die auch als Vorsitzende des Korea-Komitees für die Solidarität mit den Völkern der Welt wirkt. Zu ihren Stellvertretern, Lee Yong-chol, stellvertretender Abteilungsleiter des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Park Song-il, stellvertretender Vorsitzender des Koreanischen Zentralen Rundfunkkomitees und Oh Yong-chol, Vizekulturminister. Und zum Chefsekretär des Vorbereitungskomitees, Park Kyung-il, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland und zugleich stellvertretender Vorsitzender des Korea-Komitees für die Solidarität mit den Völkern der Welt gewählt. Das Vorbereitungskomitee beschloss, unter der Verbindung mit den regionalen und nationalen Vorbereitungskomitees in der Welt verschiedene Aktivitäten für die Bekanntmachung der Größe und Verdienste der herausragenden Menschen von Baekdusan zu entfalten und die Arbeiten für die erfolgreiche Veranstaltung des Kongresses, der im Jahr 2017 in Pyongyang und Baekdusan stattfinden wird, konkret zu organisieren. Nach dem einmütigen Streben und Wunsch der fortschrittlichen Menschen der Welt wurden bis jetzt asiatisch-pazifisches, europäisches, afrikanisches, amerikanisches, ozeanisches und arabisches Vorbereitungskomitee und weitere über 60 Vorbereitungskomitees in 50 Ländern für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan im Jahr 2017 gegründet und entfalten vielfältige Feierlichkeiten.